Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Heckpiet. Heute ist, was ist denn heute? Donnerstag, 31.10. Halloween. Halloween ist, stimmt, das zelebrieren wir hier nicht. Das wurde vorhin schon geklingelt und dann stand niemand vor der Tür. Geister. Geister. Ja. England ist immer noch in der EU. Ja, denn heute sowieso. Morgen kommt das Böse aber. Bin ich mal gespannt, wie es da ist. Das ist ja geändert worden. Sie haben das ja irgendwie auch in das Gesetz mit reingeschrieben, dass es jetzt der 31. Januar ist. Ja. Irgendwie mit Tippex oder so. Keine Ahnung, flexibel hier noch das Ganze noch. Ja. Also Flexit jetzt. Ja, Flexit, genau. Ja, Flexit. Wir werden morgen sehen, ja. Ja, und es passt auch irgendwie zum Brexit, denn wir sprechen über Rum. Ja. Wieso sprechen wir eigentlich über Rum? Naja, wie ihr schon aus der vorhergehenden Folge kennt, Tier 51, waren wir auf dem Barkonvent und haben ja diesmal die Folgen etwas aufgeteilt und immer Schwerpunktfolgen gemacht und heute wird es um Rum gehen. Genau. Ja, jetzt hatten wir ja nun schon mal Rum. Ja. Auch war das ja schon mal unser Schwerpunkt bei einem Barkonvent. Ja. Warum jetzt schon wieder Rum? Naja, weil dieses Jahr gab es das House of Rum an der Station. Genau. Also es gab einen Rum-Schwerpunkt. Genau. Und also nicht nur unser Schwerpunkt war Rum, sondern der allgemeine Schwerpunkt. Diesmal. Und dementsprechend haben wir gesagt, okay, dann machen wir das gerne nochmal. Ist ja auch ein interessantes Thema. Ja, ist ein interessantes Thema. Schmeckt auch gut. Und hinzu kommt, dass auch Gastland des Barkonvents Mauritius war. Genau. Mauritius ist ja auch bekannt wegen Rum. Ja. Also das haben die da. Und deshalb warum auch so wichtig? Genau, warum so wichtig? Genau. Wir haben auch schon eine dedizierte Folge über Rum gemacht, die Folge 28. Da geht es so ein bisschen um die Basics. Kann man ja auch nochmal verlinken, damit genau. Die Leute die Basics nochmal hören. Denn heute sprechen wir weniger über Basics, sondern über die Rums, genau, die wir auf dem Barkonvent kennengelernt haben. Beziehungsweise es gab sogar welche, die wir schon kannten, die kamen auch vor. Vielleicht sprichst du noch eben deine Warnung aus. Genau, wir werden zwar heute nichts kosten, aber wir sprechen heute über Alkohol. Das heißt natürlich da drink responsibly und genau, auf jeden Fall um Alkohol heute gehen. Ja, und Rum enthält auch eventuell Zucker. Nicht immer, aber kann gut sein. Ehrlich. Ja, der Rum. Wir hatten ja auch die Chance, auch einigen Talks von... Genau, das hatten wir das letzte Mal schon besprochen. Von dem... zwei Talks von Ian Burrell. Genau, teilzunehmen. Ich habe jetzt mal ein bisschen hinterher recherchiert. Gibt es auch noch ein paar auf YouTube, wo er so aktiv ist. Das ist immer ganz unterhaltsam mit ihm. Also es lohnt sich. Mhm. Und dennoch haben wir ja diesmal ganz verschiedene Rums probiert. Wir haben, sage ich mal, ich nenne es mal ganz bewusst einen dreckigen Rum. Einen dreckigen Rum? Also einen zwiespältigen, einen zwielichtigen Rum. Naja. Dann haben wir Rum made in Germany. Mhm. Dann haben wir was aus Belize. Belize, ja. Genau. Und dann haben wir ja was aus Mauritius. Genau, also ja. Ja, dann erklär doch mal, was ein dreckiger Rum ist. Naja, also ein dreckiger Rum ist ein Rum, der, also ähnlich wie in den USA vielleicht die Analogie zu Moonshine, also quasi nachts gebrannt irgendwo, gibt es auch quasi sowas wie beim Rum, nennt sich dann Bushrum, ist auch ein Bushrum, genau, ist auch ein Spiced Rum in der Regel. Das heißt, es ist so der zu Hause hergestellte Rum, den man auf den, auf den Inseln so hergestellt hatte. Mhm. Und dementsprechend, ja. Allerdings, der jetzt von dieser Bush Rum Company schien mir jetzt nicht besonders schwarz gebrannt. Nein, natürlich nicht. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Marketing. Das heißt, man nimmt, vielleicht zur Erklärung, für den Hausgebrauch nimmt man halt einen Rum und den tut man quasi mit verschiedenen Gewürzen versetzen und mit verschiedenen Zusätzen, um den halt in Anführungszeichen ein bisschen zu strecken. aber auch da einen Geschmack reinzukriegen, wenn man zu Hause jetzt vielleicht nicht optimal die Qualitäten erreichen konnte, wie man es vielleicht woanders macht. Mhm. Dementsprechend hat man gesagt, okay, man macht das halt dann dadurch irgendwie trinkbarer. Genau. Und genau. Das hat die Firma. Sehr, sehr interessant. Also wir werden ja da gleich auch mal reinhören. Wir haben ja da Aufnahmen gemacht. Genau. Und ich muss wirklich sagen, sehr leckere, ein sehr leckeres Produkt. Und kommt auch aus einer sehr schönen Gegend, nämlich von der Insel Montserrat. Mhm. Montserrat ist eine Karibikinsel, die zum Vereinigten Königreich gehört, also irgendwie Überseegebiet des Vereinigten Königreichs. Ja. Und sehr schöne Insel, also es gibt da entsprechend, man kann ja ein bisschen, muss auf die, wir haben ja jetzt verlinkt, dann draufklicken, dann sieht man, da ist es sehr schön. Und die machen eben auch schön rum. Mhm. Und vor allen Dingen das mit dem Aromatisieren, das haben die wirklich sehr raus und das hat mich sehr überzeugt. Ich muss davon was bestellen, auch das habe ich noch gar nicht gemacht, aber das ist wirklich lecker. Genau, war jetzt in dem Fall, was wir kennengelernt haben, ein neues Brand, was quasi auf der Barkonvent mal wieder erschienen ist. Liegt wohl relativ nahe, dass es auch eine englische Firma ist, die halt quasi da die Kontakte auch vielleicht schon damals in das Land hatte. Und die haben auch nur per Zufall entdeckt, weil die waren nicht im House of Rum, die waren in der Station, in einem, quasi nicht im Hauptgang, sondern auf dieser leichten Empore, nenne ich das einfach mal. Das heißt, wenn man in die Station reinkommt, in den Bereich, der quasi auf der rechten Hand ist. Wo immer etwas weniger Betrieb war. Also ich würde sagen, verschiedene haben das wahrscheinlich sogar übersehen. Ja. Ich glaube, wenn man da ausgestellt hat, war man vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt. Ja, das glaube ich auch. Wir sind ja auch nur einmal oder zweimal durchgelaufen. Wir haben die, es gibt da drei Gangreihen und wir haben quasi eine Gangreihe überhaupt gar nicht gesehen. Was erst sehr schade ist. Und das war auch eher so ein Zufallsfund, weil wir wollten eigentlich ursprünglich was essen gehen und sind da stehen geblieben. Und war auch ein ganz kleiner, unscheinbarer Stand. Und haben gesagt, okay, lass uns das mal probieren, weil es halt interessant ist. Und da wir oben als Thema hatten, waren jetzt die ganzen bekannten Verfahren und Co. sind ja quasi dann auch toll und interessant und auch schön, aber das war halt irgendwas Neues, was wir halt noch nicht gesehen haben. Und darum haben wir gesagt, okay, wir halten da mal an und hatten dann die Chance mit James McDonald auch drüber zu sprechen und der hat uns mal seine Produkte präsentiert. Und du hast hauptsächlich probiert, gell? Das war ja für dich ja so die größte Experience gewesen. Ich fand, es gab ja vielleicht an Sorten, was gab's? Es gab Rhabarber, ja? Also es jetzt gab's die Sachen, die jetzt da an diesen Bushroom-Style jetzt waren, sind jetzt vielleicht nicht unbedingt die typischen Früchte, die vielleicht auch dort vor Ort wachsen, aber es war halt so vom Stil her. Also Rhabarber wächst, glaube ich, dann in der Karibik. Mango wächst da. Ja, das ist richtig. Aber dann gab es noch. Ach, was gab's denn dann noch? Ja. Birne, okay. Wächst da wahrscheinlich auch. Ja? Doch. Ich meine, auf Martinique konnten wir auch Birnen kaufen. Wenn es auf Martinique Birnen gab, und das ist ja gleich nebenan, gibt es das da auch. Ja. Genau. Und dementsprechend gab es halt die verschiedenen Sorten. Und die waren halt alle, wie gesagt, geflavored. Und die konnten wir halt dann direkt probieren. Also ich kann es sehr empfehlen. Aber wir können ja mal reinhören, dann hört man auch, wie wir da probieren und wie schmeckt. Genau, alles klar. Wirklich, das ist ganz gut. Dann würde ich mal sagen, hört. James soll loslegen, die Tür klingelt wieder. Okay, Ton ab, James, viel Spaß. Let's go. Yeah, we are here at Bush Run with James McDonald. Hello, James. Hi, how are you? Fine, so... Yeah, who are you and what do you represent? So we're a UK company, but the rum itself is coming in from Guyana. We import it, and then what we do is we add a distillate of different fruit flavors into the rum. There is some sugar included into this as well. It comes out as a spirit drink, but at 35%, and it's much more on your spiced rum style than it would be a standard rum, if that makes sense. So Bush Rum is a real thing. You can look it up online. You can usually it's quite secretive. It's mostly known about in the Caribbean by local people who live out in the country. They frequent rum shacks quite regularly, and in those rum shacks, they're quite often sold moonshine rum. Yeah. The rum can be quite harsh and a little bit lacking in flavor. So what they do is they take jugs, and inside the jug they will put roots or fruits or spices, and basically it's the predecessor to spiced rum. So the first one that we have here is just our original spice. So all of the rums you're going to taste here have this as the base. So in this you'll get red apple, banana, element of fudge notes, so vanilla, toffee type notes, very smooth, easy to drink. Mixes very well with apple juice, or with, here we've been using Thomas Hendry grapefruit lemonade. Works really well with that, or even just with Coke. Yeah, but it's very good just by itself. It's Yes, really, exactly. Very agreeable. My favorite way to drink it actually is just with tonic ice and a squeeze of orange on there. So yeah, very good. Yeah. So the next one then is our mango. So again, as I say, this is the same base rum, but we add a distillate of mango into this. So it's very, very fresh, ripe mango that you get. Yeah, you get it in the nose immediately. Yeah, that's really... So on the palate, I find this one a bit sharper. It's a bit more warmth in the throat. Again, just purely from the fruit distillate that's added in. They're exactly the same alcohol strength. How much is it? These retail in the UK around about £22 a bottle in the UK. So the next ones then, these are both prototypes. So we're going to launch these in the coming months, probably January, February time. But these are quite unique. Nobody else in the market that I know of has anything like these. So the first one here is rhubarb. So if you try that. In fact, that's prickly pear, my apologies. So prickly pear is the fruit from a cactus. I have some here, I'm not going to pick it up because it is very prickly. But this is a prickly pear. So when you taste it, you get a really big hit of fruit flavor in there. Yeah. Very tropical style of fruit. But again, with the original base of the bush rum. This drinks perfectly with cranberry juice, and really well with apple juice, or neat, or with lemonade. You can drink this with Coke as well. It gives it a really unique flavor, unlike anything you'll have tried before. So yeah, it has a very exotic flavor. You cannot really make it out what it is. And I think even by itself, it's very, very good. Yeah. And then finally, then we do have the rhubarb. So rhubarb is quintessentially English, really, but a huge flavor at the moment, very, very popular, perfect for apple crumble and things like that. So with this, I would recommend a serve of cloudy apple juice, maybe even a squeeze of lime over the apple juice. It works really well with Coke as well. It gives a really unique flavor again to the Coca-Cola, or with lemonade, works really well as well. So really good. And the original, that's the same? Yes, this one here. So. Yeah. Yeah, I like that very much. And you think there's a market in Germany for this? Yeah, I mean, we're just trialing at the moment. You know, we launched this brand around about 6 to 8 months ago. In the UK, we've had a huge uptake. Interest from retail, interest from major pub groups as well, and I believe that internationally we've got real opportunity. We're doing a lot of volume of this already in Denmark. It's now going into Croatia as well, but as far as China, Australia, New Zealand as well. So I think the spicy, the original is really, I think that will be quite successful in Germany. The tropical perhaps too. The others are a bit special. Yes, they are. You have to do some work to get it. You have to know how to use them, I think, would be the right way of putting it. To get it into the market. It's not very obvious. But the original one, and even the tropical has a, really, it has a nose flavor, which is very, which is very good. Great. Yeah, thank you very much. Okay, no problem at all. Thank you. ja, James und sein Busch rum. Also ich fand es auch sehr interessant. Ich fand es sehr leicht zu trinken, weil es halt durch diese Süße in dem Rum auch echt durch die Früchte schön angereichert war und dementsprechend sehr gut trinkbar ist. Ich kann mir das natürlich auch so gut vorstellen, wie er schon gesagt hat, als Cocktails und Co. ist es natürlich optimal, weil du hast quasi schon automatisch die Aromen, die du sonst noch zusetzen würdest, schon in dem Grundalkohol schon mit dabei. Das heißt, frische Cocktails, auch leichte Cocktails kann man damit, glaube ich, ganz gut herstellen. Ja, naja, und es ist halt auch ein fertiges Getränk. Genau. Weißt du? Du musst ja, es ist ja immer, wenn du irgendwas mischst und so, dann kostet das nochmal Zeit und so. Das ist in der Bar möglicherweise auch lästig. Und auch zu Hause, wenn du mal schnell was haben willst, hast du da eben dann schon ein fertiges Getränk. Ja. Und das macht schon sehr viel aus. Genau, ich weiß auch nicht, weil es jetzt ein neues Produkt ist, was so die preisliche Struktur sein wird. Momentan haben ja, ich habe gerade schon mal geguckt, das scheint noch gar nicht so richtig auf dem Markt zu sein. Jedenfalls meine üblichen Provider haben es nicht. Die, also es gibt einen Instagram-Account und das war's und eine Facebook-Seite. Und mehr war leider nicht zu recherchieren. Also es gibt für dieses Brand, gab es jetzt nicht eine separate Seite nochmal. Ja, ja, nee, es gibt also über die Vertriebsseite von denen gibt es da einen Hinweis. Aber ansonsten ist es noch relativ quasi nicht so publik. Ich glaube, das war auch so. Also ich habe geguckt hier, also meine Provider, Barnecke Feinkost Schlüssig oder Rumexpert 24, sehe ich jetzt nicht. Ich gucke gerade auf den ihrer Homepage nochmal, ob die was haben. Nee, doch, warte mal rum. Da haben sie vielleicht noch was. Nee, die haben zwar zwei Rumsorten, also zwei Rum-Brands drauf, aber keiner von denen, die sie quasi neu vorgestellt haben. Das finde ich auch ein bisschen schade, weil ich mir denke, wenn ich jetzt kurz vor so einem Produktlaunch bin, bereite ich nicht das alles vor schon mal, dass ich schon mal eine Homepage habe, ein paar Informationen, sondern mich da irgendwie Naja, und ich fände es auch irgendwie gut, na klar, ich meine, wenn jemand sagt, wie bei Benzasa, das hatten wir beim letzten Mal, wir launchen das erst 2020 und wollen hier das mal so ein bisschen, wollen hier mal so gucken, wie die Reaktionen sind, dann kann ich verstehen, oder 2021, kann ich verstehen, dass das eben noch nicht da ist. Ja. Aber wenn man sagt, hier, das gibt es jetzt, dann müsste man eigentlich schon wenigstens in den Spezial, also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt mal irgendwo im Internet geguckt habe, sondern ich habe wirklich da geguckt, wo man halt Spirituosen kauft. Und zwar bei den echten Spezialisten, die irgendwie alles haben. Und da ist nichts. Das finde ich schon, na, das ist nicht gut. Also, naja, also es ist jedenfalls eine Strategie, die ich jetzt nicht nachvollziehen kann, sagen wir mal so. Auch Amazon hat keine Spur. Also für mich war es ja auch mal wichtig, dann auch mal anschließend, weil da sich jetzt irgendwie Flyer mitzunehmen und Co., das macht man ja nicht. Mein Gedanke ist natürlich dann so, okay, alles klar, ich gucke dann später auf die Homepage, inspirieren, was es gibt, ein paar Hintergrundinformationen, irgendwas dazu, auch wenn dann da steht, ey, sorry, das gibt's noch nicht, wir sind noch im Launch, aber die Brand und die Sorten und die Produkte, die ja offensichtlich ja da sind, weil das sind ja fertige Flaschen, die sind jetzt nicht handbelabelt oder sonst irgendwas, sondern das sind ja industriell hergestellter rum, in richtigen Flaschen drin, mit richtigen Etiketten, was dazugehört. Also das macht schon den Eindruck, als ob alles da wäre und es schon fertig wäre und dann guckst du anschließend ins Internet und denkst dir so, oh cool, würdest du gerne mal probieren oder was bestellen? Dann stellst du fest, so, bis auf eine Instagram-Seite gibt's eigentlich nichts. Es gibt was bei Facebook. Ja, bei Facebook, genau, das stimmt. Aber ich bin nicht bei Facebook, das geht ja schon los. Da habe ich immer diesen Login-Bildschirm vor mir und kann das nicht sehen. Also das ist auch nicht gut. Also das hilft nicht. Also, ja, schade. Schade, aber trotzdem tolles Produkt. Also ich freue mich drauf, wenn es dann mal kommt. Nur ich finde es so ein bisschen, ja, es ist so ein bisschen frustrierend. Ja. Also ich möchte die Sachen natürlich dann jetzt noch haben. Ja, man ist dann schon ein bisschen angefixt, muss man vielleicht auch ganz ehrlich sagen. Ja. Und steht dann da und denkt sich so, naja, ich habe jetzt eine Firma gefunden, die hat wohl diesen Rum und verkauft ihn in Hongkong-Dollars. Tja. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung, gell? Nee, nee. Nee, nee, also ist klar. Ist klar, ist, nee. Naja, finde ich sehr schade, ja, dass es noch nicht so weit ist. Auf jeden Fall haben wir ein Auge drauf, wenn da was passiert. Ich bin ja auch mit James McDonald ja auch in Kontakt. Mhm. Ich denke jetzt auch nochmal zu dem, wenn der Podcast online ist, werde ich mich nochmal verlinken und Ihnen nochmal einen Link schicken und mich nochmal für das Interview bedanken. Ja. Und dementsprechend auch mal nachfragen, wie da gerade der Status ist, ob er ja schon was sagen kann, wie, wann, wo was passiert, dass wir halt da uns mal drauf einstellen können. Genau. Ja. Das wäre, glaube ich, eine gute Maßnahme. Ja. Ja, gute Maßnahme. Ich habe, genau, vielleicht noch, bevor wir jetzt weitermachen, noch Feedback bekommen von zur letzten Sendung. Zum Beispiel hat sich die WSET nochmal bei uns gemeldet, mhm, und sich nochmal ganz, also die offizielle Marketing-Schiene von denen, sich bei uns nochmal gemeldet und sich mal bedankt für das tolle Interview. Mhm. Und ja, das ist doch schön. Genau, das haben sie getan und ich habe denen die Originaldateien auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ja, unser Podcast ist ja Open Source, das heißt, kann ja jeder benutzen, wie er das möchte und weiterverwenden. Mhm. Aber ich habe denen nochmal quasi das Interview rausgezogen und nochmal die durch Auphonic durchgerippte Version nochmal, mhm, zukommen lassen, dass die das quasi für ihre Marketingzwecke benutzen können. Ja. Und ich glaube, es ist auch mittlerweile auf ihrer Homepage drauf. Ich muss gerade mal gucken, ob sie es jetzt gemacht haben. Da haben sie es auf jeden Fall, oder wollten sie es zumindest verlinken. Nee, haben sie noch nicht. Da wird also nichts kommen. Das heißt, da wird quasi der Beitrag von uns bei denen nochmal gefeatured. Und mhm, das, ja, auch die Leute, die ja, da die Kontakte zur WSET haben und so weiter auf der Homepage unterwegs sind, das dann auch sehen können. Ja. Genau. Ja, nach dem Buschrum sind wir ja dann zu einem, ja, Freund, Bekannten, Zuhörer, Fan und was noch? Was ist noch, Stefan, für uns? Naja, ist auch, stellt auch gute Produkte, genau, her. Ach, ja, auch gut, ja, das stimmt, auf jeden Fall stellt gute Produkte her. Sind wir zu Stefan Pettinger gegangen. Vielleicht kennt den einen oder anderen die Produkte aus Bayern. Pettinger ist, glaube ich, am bekanntesten Produkt ihr Blutwurz, gell? Mhm, ja. Wir hatten es ja auch schon in der einen oder anderen Podcast-Folge mal über Pettinger-Produkte gehabt. Also zum Beispiel in der Folge Spirituosen aus Deutschland. Das war Hochprozentiges aus Deutschland, Entschuldigung. Das war die Folge Nummer 46. Und da ging es auch um den Graphit rum und seinen Whisky. Mhm. Und heute, oder beziehungsweise in dem Beitrag, ging es auch um Rum. Und zwar hat er auch, mhm, was Neues. Und zwar, ja, einen neuen Spiced Rum. Mhm. Genau. Und nachdem ich dann auch schon etwas vorbereitet und recherchiert hatte, habe ich auch den Hinweis gesagt und sagte, Mensch, Stefan, der ist noch gar nicht auf der Homepage drauf. Sagte, ah ja, stimmt, er hat es vergessen. Muss es noch machen. Auf jeden Fall ist es jetzt schon auf der Homepage drauf. Mhm. Und man kann auch das Produkt mittlerweile auch kaufen. Und genau, dementsprechend können wir vielleicht auch ein bisschen was dazu erzählen. Ja, es ist auf jeden Fall ein neues Produkt, was er hat. Und zwar sind, es hat ein klassischer Rum, wie der, Rum sage ich schon, doch Rum, ja, wie der, cool, genau, wie der, den er schon quasi im Programm hat. Aber es wäre natürlich nicht Stefan Pettinger, wenn er nicht ein paar bayerische Kräuter hinzufügen würde, mhm, und genau, das Ganze quasi als Spiced Rum dann weiterentwickelt hat. Ja, also sehr lecker. Also wir hören natürlich gleich auch, was da drin ist. Ja. Und ich war ein bisschen überrascht. Ich habe es aber auch gleich erkannt. Und ja, das ist wirklich also schon also wirklich gut. Mhm. Also hätte ich mich so nicht getraut, wenn ich so ein Rum designt hätte. Aber lecker. Also wirklich sehr lecker. vielleicht kommt es schon vorab verraten. Eine geheime Zutat ist auch drin, natürlich der Blutwurz ist drin. Was natürlich im Ganzen auch diesen schönen aromatischen Geschmack. Naja, da ist, können wir ja auch sagen, ist Liebstöckel drin. Genau, Liebstöckel, genau. Also Maggi-Kraut. Das ist Maggi-Kraut, was ja. Halt Maggi auch diesen besonderen Geschmack gibt. Und das denkt man sich in die Suppe und nicht unbedingt in den Rum. Und dennoch hat das einen sehr, sehr schönen Effekt. Und es wird ja auch gleich erzählt, dass das mehr oder weniger durch Zufall so gekommen ist. Aber auf jeden Fall eine sehr schöne Kreation. Ja. Ich würde sagen, wir lassen mal Stefan mal sprechen. Ja, wir hören uns das an, dann sind wir nämlich, dann erzählen wir nicht alles zweimal. Genau, alles klar. Okay, also Stefan, los geht's. Los geht's. Ja, wir sind hier am Stand von Penninger. Zusammen mit Stefan Penninger. Ja, hi Maha, hi Henkpiep. Stefan, ja, wir, also Stefan ist ein alter Bekannter, wir hatten auch schon mal Produkte im Genusscast. Ja. Aber vielleicht jetzt die Leute, die gerade hören, wissen nicht, wer du bist. Vielleicht kannst du dich trotzdem mal kurz vorstellen. Ja, klar, sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Penninger, ich bin mittlerweile Inhaber und Destillateurmeister von der alten Hausbrennerei Penninger. Wir sind in fünfter Generation eigentlich traditionell eine Spezialitätenbrennerei aus dem Bayerischen Wald. Aber weil mir das nicht mehr so reicht, habe ich mir gesagt, okay, lass uns mal andere Sachen auch machen. Und deswegen haben wir jetzt auch internationale Spirituosenkategorien gemacht, die wir halt bayerisch interpretieren. Also Whisky, Rum, Gin, alles so mit so ein bisschen nur einem bayerischen Twist mit drinnen. Ja. Also es ging ja irgendwie los mit dem Blutwurz und dem Bärwurz und da hatten wir ja so ein bisschen den Eindruck, kann man das ins 21. Jahrhundert retten? Und irgendwie ist euch da ja genau durch diese Umorientierung auch gelungen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also Bärwurz und Blutwurz sind ja nach wie vor der Kern unserer DNA und ist ja auch sozusagen der Grund, warum wir mit Kräutern und Wurzeln und Gewürzen sozusagen, das ist unsere Heimidentität ist. Und Bärwurz und Blutwurz halten sich tapfer im 21. Jahrhundert. Also der Bärwurz muss ein bisschen kämpfen, das muss ich zugeben. Das war vielleicht bis in die 80er, 90er rein so eine ganz dominierende Spirituosenkategorie in Bayern. Ist dann abgelöst worden durch den Blutwurz. Also der Bärwurz ist ein Wurzelgeist, dadurch ungezuckert und ein bisschen, sage ich mal, schwieriger am Gaumen. Mein Kollege sagt immer, man braucht drei, bis man sich eingetrunken hat. Und der Blutwurz ist halt ein Kräuterlikör mit Blutwurzwurzeln, aber halt auch mit den üblichen Verdächtigen wie Anis, Fenchel, Kümmel, Süßholz, Kardamom, Koriander. Und als Likör halt ein bisschen gefälliger, obwohl er 50% Alkohol hat. Und deswegen, man kennt ihn vielleicht so aus der einen oder anderen bayerischen Wirtschaft, wo er auch gern brennend serviert wird. Und den kann man halt flambieren und das ist auch so ein bisschen der Gag an der Sache. Genau, das sind halt unsere traditionellen Standbeine oder das, was Penninger eigentlich groß gemacht hat. Wir machen auch Obstbrände, wir machen Fruchtliköre, wir machen so sogenannte Special Interest Spirituosen, so wie Honiglikör oder Orangenpunsch oder jetzt, wie wir hier haben, den neuen Hüttentee. Aber wir haben insgesamt 35 verschiedene Produkte und es werden immer mehr als weniger. Na, sagen wir mal was zum Hüttentee, denn das ist ja auch eine interessante Geschichte. Es ist ein neues Produkt, aber eins, was ja so an die Tradition des Jagertees und so anschließt. Genau, genau. Das wäre vielleicht jetzt mal ganz interessant. Damit hätte ich auch nicht gerechnet. Nach diesen ganzen Sachen mit Graphit rum und so, was wir ja auch im Podcast schon hatten, kommt jetzt plötzlich dieser Hüttentee, der jetzt wieder so das alte Bärwurz-Blutwurst-Ding aufnimmt. Ja. Wie kommt das und was ist das? Also Hintergedanke sind zwei Komponenten. Das eine ist, ich habe dieses Jahr halt die Ausbildung zum Gewürzsommelier an der Genussakademie Bayern in Kulmbach absolviert und da war halt das Thema Gewürze ganz, ganz stark und dann habe ich halt immer so im Hinterkopf gehabt, okay, wie kann ich Gewürze jetzt in Produkte von uns mit einarbeiten? Und zweitens hat man halt dieses traditionelle, alte, winterliche Heißgetränk, den Jagertee, den wir auch schon seit Jahrzehnten machen. Und dazu gibt es halt eine Hintergeschichte, und zwar, dass eben 1995, als Österreich die Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union abgeschlossen hatte, ging es halt auch darum, Gebietsschutz von heimischen Spezialitäten. Da ging es halt, keine Ahnung, österreichischer Kaiserschmarrn oder irgendwie sowas. Und da ging es eben auch darum, welche Spirituosen werden geschützt. Und da gab es offensichtlich, das hat mir ein Vögelchen aus Bonn geflüstert, gab es dann mal einen Kuhhandel zwischen dem damaligen Landwirtschaftsminister, Herrn Seehofer, und einem österreichischen Amtskollegen. Und irgendwie, die Deutschen brauchten halt was von den Österreichern. Und die Österreicher haben gesagt, ja, okay, können wir euch dabei unterstützen. Aber dafür hätten wir gern den Jagertee gebietsgeschützt, nur für Österreich. Dann kam der Kuhhandel, wie es halt immer so ist, heutzutage würde man sagen im Trilog, also im EU-Abstimmungsverfahren, kam es halt dann dazu. Ja, und das hieß halt im Endeffekt, dass wir deutsche Brennereien keinen Jagertee mehr herstellen dürften. Da haben wir interveniert in Brüssel, im Parlament und so weiter und so fort, aber war halt keine Chance. Und dann haben wir uns mit den Österreichern geeinigt, wieder Thema Kuhhandel und man kann sich ja arrangieren, die Südländer, Alpennähe und so weiter. Und Gedanke war halt einfach, wir müssen österreichische Zutaten einkaufen und können damit den Jagertee machen. Das Dominante ist halt dieser typische Inländer-Rum, also sozusagen eine aromatisierte Spirituose, die so ein bisschen den Rumgeschmack nachahmt. Und den haben wir halt immer zugekauft. Ja, und jetzt 20 Jahre später war halt so, ja, jedes Jahr kommt ein anderes Preisgefüge auf uns zu im Inländer-Rum. Dann haben sie halt auch immer versucht, uns Jagertee-Aromen zu verkaufen. Und es wird halt immer schwieriger, sich darauf zu verlassen, zu sagen, hey, der bleibt immer gleich schmeckend, weil halt immer unterschiedliche Angebote waren. Und dann habe ich gesagt, hey, jetzt, wir haben ja da noch was in der Schublade. Wir haben eben den Hüttentee noch in der Schublade, den geistesgegenwärtig ein Bonner Vögelchen damals noch eingekippt hatte für Deutschland, also sozusagen Ersatz für den Jagertee. Unterschied war halt, dass der Jagertee, da dürfen künstliche Aromastoffe und Farbstoffe eingesetzt werden, eben durch den Inländer unbedingt. Und für den Hüttentee mussten die natürlich ein Differenzierungsmerkmal finden. Und dann haben sie gesagt, okay, nur natürliche Aromen, nur natürliche Farbstoffe. Und das haben wir halt jetzt beim Hüttentee auch gemacht. Da mussten wir halt die Rezeptur ein bisschen umbauen, mussten halt den Inländer rum rausnehmen, ein bisschen den Jamaika rum hochdrehen, ein bisschen den Arak rum drehen. Und genau, das ist halt jetzt unser winterlicher Gewürzlikör, der aber eigentlich zum Ausmischen mit heißem Wasser oder mit Schwarztee sozusagen unsere Variante des Glühweins. Ja, wir haben ihn ja schon probiert, pur, fand ich schon sehr lecker, also ich finde, den kann man auch pur trinken und dann natürlich in Tee, also Chai, Chai nannte sich das, mit Milch. Und was war dann da? War da noch irgendwas drin? Ja, das Tee, war eine ganz klassische Chai-Mischung, also schwarzer Ceylon, Assam-Tee und dann noch Zimtstangen, Nelken, Kardamom, Sternanis, genau, ein bisschen schwarzer Pfeffer, ein bisschen indisches Ghee, also eigentlich eine ganz klassische Chai-Rezeptur und dann halt noch einen guten Schuss Hüttentee mit rein, der halt dann noch diese Rum-Aromatik mit reinbringt und der halt auch selber noch ein bisschen Gewürze mit dabei hat. Das ist quasi unser Hot Chai Latte, quasi unser Hütten Chai Latte. Mhm. Kommt auch hier sehr gut an, muss ich sagen, weil ich meine, Cocktails gibt es halt irgendwie überall, aber mit einem winterlichen Heißgetränk haben wir so ein bisschen was anderes. Frisch. Jetzt die Tage, also heute wird's ist ein bisschen wärmer, aber sonst, und da kommt das natürlich gut an. Ja, klar. Wunderbar. Ja. Gut, dann haben wir dieses Thema der Traditionsgetränke. Mhm. Gibt es denn auch bei den jetzt internationalen Spirituosen was Neues, Interessantes? Ja, da haben wir auf dem Graphit rum aufbauen, den ihr ja schon im Genusscast hattet, den ihr ja schon verkostet hattet, haben wir auch, ich habe halt überlegt, was kann ich mit dem Thema Gewürze noch machen? Und da habe ich gesagt, okay, Gewürze, Gewürzliköre können wir machen oder was wäre halt was, wo wir einen Andockungspunkt haben an schon existierende Produkte. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Spiced Rum ist eigentlich sehr naheliegend. Dann haben wir halt unseren Graphit Rum genommen, also die Basis, die alkoholische Basis ist auch 100% unser Graphit Rum und haben da eben noch verschiedene Gewürz- und Kräuterkomponenten mit reingebracht. Also von dem Aroma her haben wir Mandelschalen, Vanille, Limettendestillat haben wir mit drin und halt auch noch eine Bayerwald-Zutat, die meiner Meinung nach sehr gut reinpasst. Also offiziell kommunizieren haben wir sie nicht auf dem Etikett, aber es handelt sich halt um unseren Penninger Bärwurz, den wir da mit drin haben. Ja. Auch der Hintergedanke, weil wir im Food Pairing, im Flavor Pairing mit Bärwurz probiert hatten, okay, wie kann man denn mit Fruchtkomponenten dessen Liebstöckel, Maggi-Krautnote, wie kann man die kombinieren? Dann sind wir halt draufgekommen, okay, wir haben hier Mango-Noten, Mandelnoten, Vanille, die da gut passt. Und dann haben wir das eben so eingearbeitet, dass wir halt so einen Spice drum haben, aber halt auch wieder so mit unserem bisschen eigenen Twist. Naja, also für die Leute, die Liebstöckel jetzt nicht kennen, das ist sozusagen das der Hauptinhaltsstoff von Maggi. Genau. Und Wobei, Maggi ist ja, glaube ich, eine fermentierte Weizenmeiche oder so. Das ist eigentlich was anderes, ja, und da ist Liebstöckel als Gewürz, sehr stark, als Gewürz mit drin. Das schmeckt man halt durch, weil Liebstöckel halt stark durchschmeckt. Das merkt man hier ja auch. Mhm. Also wer sich das nochmal so vorstellen kann bei Maggi, da ist natürlich auch Geschmacksverstärker, also Hefeextrakt drin, was natürlich jetzt hier nicht drin ist. Aber also der Liebstöckel-Geschmack kommt gut durch und das macht es sehr interessant, weil das ungewöhnlich ist. Und ich finde wirklich, das ist eine ganz tolle Mischung. Also ich sage immer, ich habe jetzt den ganzen Sommer an Cocktail-Variationen mit dem Spiced Graphit rumexperimentiert und irgendwie so nach 3-4 Monaten, jetzt wenn ich mir irgendwie einen Daiquiri oder einen Planters Punch mit dem normalen rummache, kommt mir es immer so vor, wenn ein bisschen was fehlt mittlerweile. Naja, und Rum ist sowieso, glaube ich, im Kommen. Man sieht es ja hier, ist ja auch mit eins der Schwerpunktthemen. Aber wir hatten zum Beispiel ein Tasting, wo es halt darum geht, besser tasten zu können. Da wurden also dann auch verschiedene, es ging gar nicht um die Produkte, sondern es ging darum, die Geschmackselemente rauszuholen und auch die verschiedenen Wirkungen auf die Nase. Und das Interessante war, für das Neutralgetränk, also neutraler Geruch, neutraler Geschmack, hatten sie Smirnoff Wodka genommen. Okay. Und die anderen Sachen, waren glaube ich 4 andere, das waren alles Rums. Und da sieht man, was man alles aus dem Rum rausholen kann. Es heißt schon länger, dass Rum eigentlich von der Aromenvielfalt her die vielfältigste Spirituose ist, obwohl sie eigentlich nur aus Zuckerrohrmelasse oder Zuckerrohrsaft gemacht wird. Aber es gibt so viele unterschiedliche Hefestämme und Hefearten, Fermentationsarten, dass du halt so brutal unterschiedliche Destillate und dadurch Aromen damit rausarbeiten kannst. Also Rum ist wirklich extrem spannend. Ja, gibt es Pläne für die Zukunft, was noch alles so kommen wird? Wie sieht es aus mit Mezcal und Tequila und so? Also was habt ihr noch so vor? Ja, also unser großes Zukunftsthema, weswegen wir auch eine neue Brennerei bauen, das wird natürlich das Thema Whisky sein. Da sind wir natürlich ein bisschen late to the party, das ist mir schon auch klar. Aber irgendwann, mein Vater hat sich damals noch dagegen entschieden und irgendwann kam halt bei uns die Entscheidung, ja, jetzt lass es uns halt doch auch machen, auch ein bisschen aus diesem Ehrgeiz, doch ein bisschen mal zeigen zu können, was wir auch eben können. Also Whisky, genau, Whisky auf jeden Fall ein großes Thema. Mezcal, Tequila natürlich schwierig. Erstens Tequila gewitzgeschützt. Mezcal bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber trotzdem, wo soll ich denn die Agave herkriegen? Und ja, man muss auch nicht alles unbedingt machen, was man vielleicht machen könnte. Was ich ganz spannend finde, wäre zum Beispiel das Thema chinesischen Baijiu, also Baijiu nachzumachen. Man könnte aber auch sagen, halt einfach Korn, deutschen Korn mit neuen Sorten und neuen Hefestämmen neu zu interpretieren. Aber da wird mit Sicherheit noch einiges kommen. Vieles von dem, was ich jetzt auch noch gar nicht weiß. Ich meine, vieles schaut man sich ja auch vom Nachbarn und vom Kollegen ab. Und dann hat der eine Idee, irgendwie tolles Aroma mal zu machen. Und dann denkt man sich, hey, cool. Aber das kann ich doch auch. Und da kann ich aber vielleicht auch noch meine eigene Seele, meine eigene Leidenschaft mit reinbringen. Und das andere ist, also wir haben ja auch durchaus schon keine sozusagen, wie sage ich es, Bob Ross hat immer von Happy Little Accidents gesprochen. Wir haben keine Fehler, wir haben Happy Little Accidents. Und manchmal muss man auch mit kleinen Fehlern oder kleinen Unfällen auf irgendwelche neuen Ideen gestoßen werden. Zum Beispiel, dass man Bärwurz in den Rum reinkippt. Ja, das kannst du vielleicht noch gerade berichten, weil es eine schöne Anekdote ist. Ja, also das mit dem Bärwurz, dass wir den da rein komponiert haben und nicht vielleicht der Blutwurz, der vielleicht uns noch näher liegen würde, das hat einen einfachen Grund. Wir haben halt diesen Graphit Rum zu Hause im Tank liegen gehabt und wollten ihn halt abfüllen. Und haben vor der Abfüllung machen wir dann nochmal einen Filtrationsschritt und pumpen den halt in den Filter rein, aus dem Filter raus, in den zweiten Tank rein, kommt zur sensorischen Kontrolle und so, Moment, da stimmt doch was nicht. Also das schmeckt nach Bärwurz und ich meine, der Bärwurzgeschmack war uns sofort klar, wenn das nach Sellerie schmeckt, nach Liebstöckel, dann kann es nur Bärwurz sein. Wo sonst sollen diese Aromen reingekommen sein? Dann sind wir nach langem Überlegen sind wir drauf gekommen, dass wohl in einer Pumpe noch ein Schlückchen Bärwurz drin gewesen sein muss. Das ist natürlich jetzt ein bisschen peinlich, das so öffentlich zu erwähnen. Ja, ist eine schöne Geschichte. Aber also, es ist, wie gesagt, die schönsten Geschichten schreibt ja das Leben und das ist halt direkt aus dem Leben. Und ja gut, jetzt hatten wir halt einen Tank voller Graphit rum, der halt durch Bearwoods sozusagen verunreinigt war. Naja, und da muss man halt die Not auch irgendwie zur Tugend machen. Und dann haben wir halt noch gesagt, okay, mit welchen Aromen können wir diesen Bearwoods rum noch so flankieren, noch so einbetten, dass halt was Schönes, Rundes, aber auch Einzigartiges draus wird. Und so kam es halt zu unserem Spiced Graphit. Ja, sehr schön. Ja. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das war wieder sehr interessant. Und dann schauen wir mal, was alles noch so kommt. Ja, sehr gerne. Ich habe immer noch ein, zwei, drei Ideen und jetzt seid die Ersten, die auch davon erfahren. Ja, das ist schön. Ja, deshalb sollte man uns auch hören. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das waren jetzt die Einblicke eines Brenners. Ja. Auch Podcaster. Sehr interessant. Also, ja, also, das ist schon klasse. Ich meine, das ist möglicherweise auch eine neue Entwicklung, aber aus Deutschland gibt es inzwischen schon sehr schöne Produkte. Ja, auch gute Rums. Ja, gerade Rum, ja. Das wollte ich eben sagen. Und Rum ist halt einfach ganz vielfältig, also was man da so machen kann aus Zuckerrohrsaft oder Zuckerrohrsirup oder Zuckerrohrmelasse. Genau, je nach Verfahren. Da gibt es ja schon verschiedene Grundstoffe. Mhm. Und was man da rausholen kann, ist wirklich unglaublich. Und eben, was eben auch gerade die deutsche Hersteller wie Stefan Penninger daraus machen, ist schon wirklich großartig. Hat er so ein bisschen, hat er auch, glaube ich, gesagt, ich weiß noch, was er im Podcast gesagt hatte oder im Vorgespräch. Rum ist ja wieder sehr populär geworden. Mit hatten wir auch in einer Folge, wo wir wo es um den Pfälzer rumging, Revolta aus Worms. Mhm. Ja. Das war ja quasi so ein bisschen der. Ja, das war einer der ersten. Ja, einer der ersten, wo auch so ein bisschen auf dem Markt in Deutschland auch erkannt wurde. Und dann ging so ein bisschen das Rumrohren durch die. Das Rumoren, ja. Das Rumoren, genau. Durch die Brenner. Und man merkt so, dass natürlich wir in Deutschland mit der professionellen Brennerei und Kunst, die wir da wirklich auch als Tradition haben, wirklich dann natürlich auch wirklich spitzenmäßige Produkte herstellen können, obwohl wir das Grundprodukt quasi gar nicht im Zugriff haben, sondern halt uns aus den Ländern importieren müssen. Naja, es gibt ja, also die Tschechen nehmen ja tatsächlich Zuckerrüben, ja, machen daraus rum. Ja. Das ist natürlich jetzt nicht das richtige Produkt, kann man sagen. Da ist dann natürlich die Frage, ob es wirklich Rum heißen darf. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Aber ich meine, auch das ist möglich. Aber ich meine, ansonsten auch, ich meine, Zuckerrohr, gut, das wächst jetzt hier nicht, aber man kann es ja leicht importieren und dann kann man da einiges draus machen. Mhm. Also ich meine, das kommt ja auf das Endprodukt an. Und es muss ja nicht alles in Deutschland jetzt angebaut sein. Ne? Mhm. Also ich denke, das kann man schon mal machen. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch da, man merkt halt, wo haben wir Kompetenz drin? Ja. In der Veredelung des Grundproduktes. Ja, also genau. Den Basisrohstoff, den zu veredeln, das ist quasi eine Sache, die wir, glaube ich, durch unsere Brenntradition in Deutschland sehr, sehr gut machen können. Ja, das können wir sehr, sehr gut machen. Und man sieht natürlich auch mit diesem bayerischen Twist drin, dass man natürlich da auch einen Rum bauen kann, der extrem lecker schmeckt, aber der halt jetzt nicht typisch ein typischer Rum aus, keine Ahnung woher ist, gell? Sondern man merkt halt so den deutschen Einfluss drin, aber vom Charakter her ist es ein klassischer Spiced Rum, der diese klassische Rumnote auch gar nicht verliert, der quasi nur, wie gesagt, regional ergänzt wird und dadurch ein ganz, ganz tolles Produkt entsteht. Ja. Ja, ich glaube, das Grundprodukt wird, glaube ich, aus Jamaika in der Regel importiert. Ja, und da hat er auch ein bisschen was erzählt, dass es nicht so trivial war, so viel, weil er braucht ja auch Mengen. Das ist ja, da muss ja auch irgendwie der Kessel befeuert werden und natürlich da jemanden zu finden, der ihm das verkauft, gell, dass er halt nicht selbst irgendwie verarbeiten kann, war natürlich schon eine Herausforderung. Aber das Produkt spricht für sich. Ja. Also ich finde es wirklich, wirklich klasse. Genau. Ja, also ansonsten, wie gesagt, ist auch von Stefan ganz viel auch zu hören. Er hat natürlich auch einen Podcast, freibrenner.de, kann ich jedem nur empfehlen. Und er hat tolle Produkte, auch noch ein anderes neues Produkt, den Hüttentee. Genau. Das ist auch wirklich nochmal sehr lecker. Ja. Also, ja. Also die deutsche Antwort auf den Jager-Tee. Genau. Also jetzt gerade im Winter ideal. Mhm. Ich muss jetzt demnächst mal ein paar Flaschen bestellen. Ja, ich auch. Weil ich mit meinem Team ein Team-Event mache und da wird es dann auch dann den Hüttentee geben. Mhm. Und darum bin ich da jetzt gespannt. Und jetzt gibt es ja auch den Spiced Rum. Der war jetzt noch vor 14 Tagen noch nicht im Shop verfügbar. Ja, da kann man ja gleich schon mal eine größere Bestellung machen. Können wir gleich mal bestellen bei ihm. Genau, da freuen wir uns auch drauf. Genau, er hat auch als Fan hat er auch ein T-Shirt von uns bekommen, also ein Genusscast-T-Shirt. Mhm. Ist auch an Stefan übergegangen. Gibt es auch ein Foto bei uns auf dem Instagram-Account. Mhm. Er sieht sehr glücklich aus damit. Ja, wir können auch, glaube ich, schon wir hatten ja diesen Wettbewerb gemacht, dass die Leute uns Rezensionen schreiben sollen bei iTunes. Und in der Tat, es gibt eine. Ja. Wir können also jetzt schon, glaube ich, in die Vergabephase übergehen. Ja. Aber wir wollten ja, glaube ich, sogar zwei T-Shirts verschenken. Ja. Also man hat noch eine Chance. Genau, das kann man auch tun. Genau, das ist möglich. Dann einfach melden. Und dann gibt's, tauscht man die Daten aus und dann gibt es das T-Shirt dann per Post. Ja, gut, wir bleiben am Rum. Ja. Und werden wieder exotisch. Ja. Das nächste war ein Rum, der sich so ein bisschen italienisch anhört, ist aber nicht. Copali. Ja. Copali Rum aus Benice. Genau. Und ja, auch nicht so gleich das erste Rumland, an das man denkt. Ja. Benice natürlich auch in der Karibik, also Mittelamerika liegt. Ja. Und das richtige Klima hat und so. Und ja. Ein schönes Land ist. Touristisch doch gar nicht so stark eingebunden. 300.000 Einwohner habe ich gelesen. Mhm. Und ich hatte gerade letztens mit jemandem unterhalten, der war schon mal dort. Mhm. Und sagt, ist auch sehr schön, weil es halt gegenüber den anderen karibischen Ländern da in der Ecke nicht so überlaufen ist. Also es ist noch wirklich für jemand doch so ein bisschen ursprünglichen Urlaub machen möchte, ist es noch sehr, sehr gut zu bereisen. Ja, also ich hatte auch das als Rumland natürlich durch die Region schon verortet, aber ich hatte noch nie ein Produkt aus Belize getrunken gehabt und dementsprechend war es halt auch sehr interessant, da das Produkt mal kennenzulernen, auch den Stand kennenzulernen, der war auch ganz gut, das war so ein war eine Firma, die mehrere Produkte herstellt. Mhm. Ja, mehrere Produkte von vertreibt. Vertreibt, genau. Kann man aus unterschiedlichen Ländern. Also genau. Also ist nicht eine Firma, die genau, das richtig. Hat. Also es sind vertreibt und die hatten quasi dann die Experten und die Firmen mit den passenden Leuten halt dann vor Ort. Mhm. Und Compali Rum hat uns dann auch gleich der Kollege ich glaube, ist das der Besitzer gewesen? Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht mehr. Das weiß ich nicht. Also jedenfalls sehr nett und sehr kompetent. Super kompetent und hat so ein bisschen was zu den zwei Produkten, die wir auch probiert haben, erzählt. Mhm. Hatten dann wirklich ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein, oder? Ja, genau. Dann sagen wir mal, dann geht's los. Alright, so I'm standing here next to Waluku. Maybe you can introduce yourself. Yes, hello, good day. My name is Waluku Mejia. I'm all the way from Belize down in the Caribbean and Central America representing Copali Rum. All right, and what's your brand and what you're doing? Yes, so I'm here with Copali Rum and I'm just promoting Copali Rum over here in Europe. Okay, so you brought two of the bottles. So what's the difference between the both bottles? All right, well, our two branded products right now is a Copali white rum and a Copali barrel rested rum, right? Mm-hmm. Our white rum, it is great in cocktail mixology. Likewise is the barrel rested rum. The barrel rested rum is a little bit more versatile. We like to say barrel rested. It is a coined term developed by our distillery. Mm-hmm. Okay, barrel rested gives the impression that the spirit has spent time in the barrel, just not long enough for it to be called aged. Okay. So it makes it a little bit more versatile. If you're someone who wants a nice little sipping rum, maybe with a few cubes of ice, right? The barrel rested rum would do well with that. But it is also young enough that you could do it in a few cocktails as well. Okay, so it's a from the price level, is it comparable for both? So it's a mixing rum but as well as sipping rum. Exactly, the barrel rested specifically. Okay, and how long has it been rested in a barrel for? So majority 10 months. Okay. Yes. And what kind of barrel to use? We use white American oak charred on the inside. We previously used bourbon barrels. Okay. So they're not new white American oak. Okay, so previously used. Okay. And how big is the company? How many liters do you produce? We do probably like... So we just launched last year, yeah. October 2018. Mm-hmm. Since then, we've distributed just a little bit over 12,000 bottles. Mm-hmm. So I'd say still very small scale. Mm-hmm. You'll see the thing about Kopali rum that we're trying to do, we're doing a sustainable rum, a clean rum, and it's still very small scale, mm-hmm. right? If you come, if you look down at a property in Belize, all right, it is a little cycle. Mm-hmm. Understand? So we grow our own sugar cane on site. Mm-hmm. All right. We grow our own sugar cane. We use the fresh pressed sugar cane juice. Mm-hmm. All right. We distill right there on property. We do our own bottling and labeling right there as well. So it's a cool thing to see everyone working the different parts of the distillery, whether you're a welder, whether you're a boiler operator. Mm-hmm. Everyone comes together when it's bottling time and we just line up and we start the bottle. So it's very cool. We are certified organic, mm-hmm. and our objective is to produce a sustainable rum, mm-hmm. right, and a clean rum, mm-hmm. you know, as we are becoming more eco-progressive in this world, mm-hmm. right? Okay, and what's your capacity? How many bottles you can produce? Well, we have both pot stills and column stills. Okay. Our column stills, they are industrial style column stills, so those are capable of producing almost 18,000 liters an hour, okay. right, of high proof white rum. Mm-hmm. Okay, our pot still is more batch distillation, so mm-hmm. it takes a little bit more time. The equipment that we have, we are capable of producing large quantities of spirit, but we're still on a small scale. Okay. We have roughly about now 45 acres of organic sugarcane under cultivation. So still very small compared mm-hmm. to a lot of larger companies. Okay. Okay. And all right. So how many people are working at this facility? Excellent question. So a big thing that Kopali Rum is big on is community. Okay. So we try to uplift our local community. We are down in Toledo, Belize, mm-hmm. okay, which is the southernmost district of Belize. Okay. A good thing to note is that we have a distillery and a resort on site on the same property. Okay. So between the two entities, we employ over 100 local employees, making Kopal Tree Distillery and Lodge one of the largest employers of southern Belize. Okay. And so you're on the BCB, so you want to introduce the rum into the German market or overall Europe? Overall Europe, and here in the German market, we have Crane House as our importer. Okay. Right. If anyone is interested in Germany specific, but we are distributing all over Europe. Okay. So, but you can now buy it in Germany as well. Yes. All yes. Right. Crane House. Okay. So now let's go to the tasting. Let's start with the white one. Yeah, definitely. And then tell us about something. What's the taste like and stuff like that? Definitely, definitely. I'd be happy to show you our product. Okay. So you want to hold on to this? You want to do one as well? Okay. Let's start off with the white rum. Mm-hmm. Like I was mentioning before, the white rum isn't typically a sipping rum. I mean, well, it comes down to the consumer, what you like. But I'll pour some up and you will notice that our white rum is a little bit more versatile than your average white rum. Okay. It does take on a little bit of a natural flavor. These flavors we're going to notice is directly influenced from our sugarcane varietals. Mm-hmm. All right. Like I said, we grow our own organic sugarcane on property, mm-hmm. okay? Profiles we're noticing some tropical fruit. I would say pineapple. Mm-hmm. There's also some tropical berries and a little bit of a grassy note compared to like lemongrass, mm-hmm. all right? So you get the nice aromas right on the nose. Mm-hmm. Oh yeah, okay? That's right, yeah. Yeah, and it is still flavorful on the taste. It's very fruity in the taste. Yes, and yes. And the nose as well. Mm-hmm. Mm-hmm. So like I say, it's more popular in cocktail mixology, okay. but then again, it comes down to the consumer whether or not choose to mix it or if you want to drink it straight. See, a good thumbs up. Very good. It's very nice. All right, excellent. So let's move over to our barrel rested. Like I mentioned before, the barrel rested is a coined term, mm-hmm. Meaning that the spirit has spent time in the barrel, and the time it's spent in the barrel is a 10-month old rum. So not years for it to be called age. Mm-hmm. All right. So the barrel rested. Our barrel rested rum just won a double gold medal at the International Rum Conference as well. Okay. Okay. So just a year, exactly 1 year ago, we launched onto the commercial market, and I'd say we're getting some good recognition so far. So at the International Rum Conference, we got a double gold for our Kopali barrel rested rum, and we won a gold for the white rum. Okay. So excellent note. So in the nose, it's a little more tasted a little more toasted aroma? Yes, yes. We get, I would say, more like toasted nuts. There is some leather, tobacco, okay? A little bit of nutmeg. Yeah. Okay? Toasted nuts, I would say, even more so to go specific to say toasted pecans. Okay, pecans, yeah. Mm-hmm. Right? We get that. Down in Belize, we have what is called allspice. Mm-hmm. All right? It might be a little bit different from the allspice. You know, we have an allspice tree. Okay. So I like to say some of that natural spicy notes you're getting is allspice spice seed. Mm-hmm. Okay. Okay. The allspice tree produces like these leaves, and we also use that in our cocktail mixology. So a lot that you see, if anyone is interested in coming all the way down to Belize, come to Copal Tree Lodge and Distillery, and you'll notice that the majority of the cocktails, all the cocktails we make at the lodge is made from produce right around the property. Ah, okay. So if we're using mint, if we're using basil, if we're using sage, or if we're using the allspice in a cocktail, mm-hmm. it was sourced right there on property. We grow it. So it just continues to add to the theme of what Copal is about. Mm-hmm. Copal is a sustainable rum. It's certified organic, right? We're big in community, so we try to keep things as local as possible. So right down to your drink that you're going to have at the bar, mm-hmm. those ingredients were produced right there on site. Okay, great, great. Yes. Very good. How many percent of alcohol? This one has white one. Yes, 42? Yes. So they are a little bit higher than average. Average would be like 40%, yeah. 80 proof. The white rum is 42%, 84 proof. Okay. And the barrel rested rum is 44%, 88 proof. Okay. Yeah. Okay. You taste it. It's a bit stronger. A little bit stronger. Yeah. Indeed. Yeah. Right. But it's a very nice nutty taste. Yeah. Definitely. Definitely. Mm-hmm. So we'd say two thumbs up. I agree, totally. All right, excellent. Any other questions? Not so far. Thank you very much. Yes, thank you for having me here out in Europe, specifically out here in Berlin at the show. It's such a pleasure. This is my first time out here in Germany, and I feel great to represent Copal Rum, the new sustainable rum, and I'm glad to be out here in Germany. Thank you very much. Glad to have you. Thank you. Right. Bye-bye. So, zurück sind wir auch wieder. Maluko hat, glaube ich, ich fand sein Englisch auch total super. Das ist man merkt, dass er authentisch. So spricht man da. Genau. Oh, ich meine, das ist ein englischsprachiges Land. Ja, aber das ist halt mit diesem karibischen Twist drin. Ja. Das ist so ein bisschen, man merkt so eine Leichtigkeit drin. Das ist, fand ich sehr, sehr interessant. Ja. Auch vom Typ her super sympathisch. Und beide Produkte sehr interessant. Und mittlerweile auch zu bekommen. Ja. Weil war noch letzte Woche, glaube ich, noch nicht so, letzte Woche schon oder vorletzte Woche war es auf jeden Fall nicht zu haben. Oh, mittlerweile. Ich habe jetzt gerade geklickt und dann dachte ich, gibt's ja, ja. Und mittlerweile gibt's es jetzt auch gut zu kaufen. Ja, ich habe jetzt leider schon wieder die Seite von meinem Provider zugemacht. Von dem Dealer deines Vertrauens. Da muss ich halt nochmal gucken. Genau, aber auf jeden Fall gibt es das Produkt schon zu haben. Preislich ist es, glaube ich, war es so ein Mittelklasse-Produkt. Geschmacklich auf jeden Fall sehr weit vorne. Also auch beide Produkte fand ich geschmacklich sehr, sehr angenehm. Und ist auf jeden Fall was Besonderes. Ja, der eine hat es nicht. Nee, also ist nicht so. Nicht so? Nee, also einer meiner Provider hat es nicht. Frag mit den anderen. Dann frage ich den anderen, genau. Redundanz schafft Sicherheit. Bisher habe ich immer alles bekommen. Also. Ich gucke jetzt gerade hier. Nee. Das ist ja seltsam. Wo hast du es denn gesehen? Direkt vom Anbieter? Ja, vom Anbieter da sowieso, aber es gibt auch einen, der hier. Doch, der sollte auch hier nach Deutschland. Hat er auch Vertriebswege. Ich guck gerade mal. Ich meine ja auch, das ist. Also preislich liegen die so bei $37, also US-Dollar, die Flasche, was echt total okay ist. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, die bemühen sich ja auch, also zum Beispiel Zero Impact und so. Genau. Aber das ist schon. Die Rumpiraten haben es. Ja. Glaube ich. Ich glaube, Rum und Co. habe ich es auch gesehen. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal reingeguckt, weil ich gefragt hatte oder vergessen hatte zu fragen, was so, wo wir denn preislich landen nach unserem Gespräch. Nee, haben sie doch nicht. Und habe es dann vergessen, ganz ehrlich gesagt. Und darum dachte ich mir, okay, jetzt will ich mal ein bisschen recherchieren, was der so kostet. Aber ich, also Ich finde es jetzt nicht in Deutschland. Nee. Also wo du da geguckt hast. Ich kann ja später mal den Link geben nach, ja. Hab ich schon den gesehen, genau. Dementsprechend, ja, sehr interessant und ich würde auf jeden Fall mal einen kaufen oder beide kaufen, beide Sorten, weil ich finde auch ein Rum aus Belize haben die wenigsten auch im Schrank stehen und dazu war er noch lecker, also das heißt ja, ist nicht, ja, nicht ja, nur zum, für die Sammlung, sondern auch zum Trinken. Ah, ich habe ihn. Hast du ihn? Doch, ja. Ich habe jetzt doch einen deutschen Anbieter. Ja. Mhm. Was kostet ein Euro? Ein Euro hatte ich gerade, Moment. 35 Euro? 36 Euro. Ja. Jetzt genau. Sehe ich es gerade nicht. 36,99. Ja, das ist okay. Ist aber auch ja, vollkommen so ein qualitativ hochwertiges Produkt, was auch lecker ist. Ja. Kann man nichts sagen. Finde ich auch, ja. Ja. Ja. Genau, also der war auf jeden Fall gut und ist auch mittlerweile zu. Kann man sehr empfehlen, ja. Ja. Ja. Genau, dann sind wir als nächstes zum Partnerland gelaufen. Ja, Mauritius. Mauritius. Und Mauritius ist ja jetzt insofern rumtechnisch besonders interessant. Weil es ja zunächst eine französische Kolonie war, deshalb spricht man auch eine französische Kreolsprache dort. Und dann aber britisch geworden ist. Genau. Wir wissen ja, zu unterschiedlichen Rumtraditionen. Ja. Die Franzosen machen das direkt aus dem Saft und die britische Tradition ist, Rum eben aus Melasse zu machen. Genau. Und ja, Mauritius hat eben beides. Und möglicherweise sogar aus der gleichen Distille. Und wir waren bei einem Anbieter, also Bougainville Rum, und Bougainville Rum bot uns eben sowohl den einen wie den anderen Rum an und wir konnten das wunderschön vergleichen. Und das ist schon klasse. Und es ist auch ein sehr, sehr leckerer Rum. Also alle Sorten sind da lecker. Teilweise auch, wie man das ja von den Französischen gewohnt ist, so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, pikant. Das ja. Mag ich ja nicht so. Aber die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Erinnert dann auch so ein bisschen an Cognac. Ja. Aber eben sonst das sehr schöne, also ich muss wirklich sagen, tolle Sachen. Ich finde, wie du schon sagtest, beide Stile sind quasi noch verwurzelt, sind noch vorhanden. Man merkt so ein bisschen den französischen Stil an den Flaschen. Also wie du schon sagtest, dieser Cognac-Stil, der eine Rum ist ja auch in so einer Art Cognac-Flasche ja auch abgefüllt. Ja. Das macht schon so sehr stark den Eindruck. Und mit Dean David haben wir ja gesprochen gehabt, der uns da auch ganz toll nochmal durch die Produkte durchgeführt hat und ja, uns gezeigt ja, hat, was Mauritius so bringen kann. Alter. Und dieser Stand war auch auf dem, also war im House of Rum, das heißt, es ist das ehemalige Kühlhaus, was mehrere Ebenen hat. Und der war auf der ersten, also nicht im Erdgeschoss, sondern auf der ersten Rum-Ebene war der, hat er einen Stand gehabt, einen relativ auch kleinen Stand. Und hatte dann uns dort verköstigt mit Rum. Das war wirklich sehr interessant. Ich fand sein T-Shirt ja cool. Der hat ja so ein Hawaii-Style-Shirt gehabt, was wirklich sehr, sehr kunterbunt war. Und dann ja hat er uns da ein bisschen durch das Tasting geführt. Gibt es was bei dem Provider meiner Wahl? Als ja. Ja, die sind auch schon VSOP, ja, die sind schon ein paar Jahre auf dem Markt. Also wirklich schön. Also es sind ja, glaube ich, schon ein paar Jahre auf dem Markt und dementsprechend ist es da schon relativ einfacher zu bekommen. Das ist auch ganz gut, weil auch in der Recherche hinterher, man merkt es ja immer mit den ganzen Produkten und dann erzählen wir drüber, die Leute haben mal irgendwie Lust drauf und dann auf einmal, sie kriegen es nicht her. Ja, was ist zu tun? Ich jetzt gar nicht, aber wir können ja gleich rein. Dann hatten wir den mit dem Lemongrass auch? Oh, ich weiß es nicht. Glaube nicht. Ich habe ich habe das Foto gerade vor mir, wo wir, was wir probiert haben. Das waren 1, 2, 3, 6 Stück, glaube ich, hast du probiert. Ja, sehr viele. Ja. Naja, weil man halt immer jeden in zwei Varianten hatte. Und da die natürlich schon auch verschiedene Stils herstellen, war es natürlich auch ganz interessant, mal alle Stils mal auch durchzuprobieren. Ja. Also die Bandbreite von denen ist auch wirklich sehr, sehr enorm gewesen. Also hier Bougainville Lemongrass. Natürlich im Lemongrass aromatisiert. Also ich meine, dass wir den nicht probiert haben. Nee, aber das klingt also spannend. Ich glaube, das kommt gleich mal wandert gleich mal in den Warenkorb. Doch, Lemongrass hast du probiert. Habe ich probiert? Ich gucke mir gerade das Foto an. Ja, da müssen wir rein. Da haben wir auch drüber gesprochen. Genau. Dann den Vanilla, dann den VSOP, den Gold, den White und den Oaken Ames von Mauritius Gold. Die hat man probiert gehabt, ja. Ja. Ich weiß. Gut, dann erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Genau. Aber so viel habe ich gar nicht getrunken, dass ich alles wieder vergessen habe. Naja, so viel war es nicht, das stimmt. Wir haben uns diesmal wirklich sehr zurückgehalten. Wir haben uns sehr zurückgehalten, ja, ja, ist ja auch besser. Ja, dann lassen wir mal Dean David mal sprechen. Ja. Dann Dean David, ab geht's, bis dann. Hello, we are here at one of the Mauritian tastings with Dean David. Yep. Yeah, who are you and what do you represent? Well, Martin, thanks for talking to me. My name is Dean David Oxenham. Mm-hmm. I'm from the Oxenham Craft Distillery. It's part of a bigger family business in Mauritius. Mm-hmm. We produce rum today. The distillery is 9 years old. It's a family project from me and my cousins. And yeah, I'm happy to be here. Happy to be at the BCB for the first time. Just showcasing our products. We more recently in Germany with our importers. Mm-hmm. And there we go. We've got two ranges. There is the Bougainville rum, which is made from molasses, and then we've got the all new, which is the Oxenham range, which is made from pure cane juice, which are two styles. We're the first distillery to make the two styles, I mean, in Mauritius. Others have followed today, which is great because it just gives more recognition and more visibility to both styles of rum. Yeah, and both styles are traditional in Mauritius? No, our traditional style is really molasses rums, just from our history. We have a 300-year history, but the industry is very young just because of various restrictive laws we've had over the past 100 years and very dedicated. And the last 15 years, it's opened up. The market has opened. Legislation has been relaxed. So, which allowed us to make juice, rum from sugarcane juice, where before all the sugarcane was only dedicated to making sugar. And since early 2000s, we were allowed to use the juice to directly distill. And so there's been an upsurge in investment from the private sector with various distilleries coming to the light. So in the last 10 years, or last 15 years, 4 distilleries came to see, and we're one of them. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Yeah, well, the rum directly from the juice is somewhat associated with the French tradition or with French colonies. Is that the case here? Because the name Oxenham seems English and French. Well, we've got a double heritage in Mauritius. Huh? We've been a French settlement and a French territory for over 100 years. And then we became British under the agreement. So it's these two styles, these two worlds which came, and we've, since 1968, Mauritius is independent. So we have those the double heritage. My family ancestry is from the UK. Other families who are in Mauritius have French heritage. So it's a marrying of both worlds. So they're where it comes from. Especially on that one. So yeah, shall we taste something? With pleasure. Perhaps the nice thing is having the two ranges here is being able to taste them side by side. Mm-hmm. So we're looking at tasting the sugarcane juice and the molasses next to each other. So in one glass we'll have the Oxenham, the white rum, which from our style, basically we have a winemaking background. The family has a winemaking background. So we apply all that knowledge into our fermentations. So we ferment for 10 to 14 days on a temperature control, so very fresh temperatures, which gives us also very fresh aromatics. We preserve those light, crisp aromatics we might lose fermenting at warm temperatures. So both styles are very different because of their raw materials, of course. And we move on after that to distillation, but the fermentation for us is key because that's where we produce all those beautiful aromas we'll be looking after to concentrate in our distillates. Yeah, well, this is impressive. It's fruity, it's aromatic, it's very rounded on the mouth. Yeah, it's very round. It's not sharp. We have a very slow dilution process, around 6 months. So you're coming down to 43 degrees, which we've chosen for this rum, which we think is suits it best. Some will prefer perhaps a higher degree, but that's how we in the family, we like it. And I mean, if they don't like it, we'll drink it all ourselves. Yeah, well, that's which is the best business plan. But I think this is really very agreeable. the feedback has been nice. It's just on the market since about 3 months now in Mauritius, and it's the first time we're showcasing it at a fair. Yeah, I think it's really very round and highly drinkable, and I wouldn't even mix it, because normally when you talk about white rum, well, it's rum it's a for pity mixing, because people have this a, one is have really, a very, very have a, are very scared because they've had very, probably bad experiences with white rums in the beginning. But, I mean, everybody's starting to do a really tremendous job. It's not just us, but the industry on the white rums. And there's a resurgence of rum and tonic, which is coming. I like it in a rum and tonic, both of them in their own regards. Just with either one will add a slice of orange to it. The other one will probably add a dash of bitters. As such, or just pure. Mm-hmm. So the other one from the molasses is slightly sweeter. Sweeter. And the alcohol taste mm-hmm. is stronger, although it's the same amount of alcohol. It's slightly lower, actually. It's on a 40 degree. The Bougainville white rum is on a 40 degree basis. Ah, yeah. Mm-hmm. You agree? I agree. There's a slight increased sweetness on there. Yeah, but the alcohol taste. It might be it's a sharper too. So, but it's two different worlds in regards to profiles. Yeah, the taste is very different. I have a much more vanillary note there, much more cooked styles, just because from the raw materials from those molasses. It has some fruitiness too. It has some. I would even say there's a taste of bananas. We with those cold fermentations we do, mm-hmm. we actually manage to capture a lot of very fresh aromas, which one might lose in warm fermentations. Yeah. So that's how we see it. Yeah, it's really complex, I would say. Shall we taste the other one too? Sure. The next flights we can do side by side is basically the two gold rums. Mm-hmm. So the Auxonnaim Gold and the Bougainville Gold. These are both in vat for about a year, depending how we see fit. That's the average time they spend in wood. And it's all natural color. There's no addition to it. So the Auxonnaims will have probably a slightly bigger sharpness because they're in 3,000 liter vats. To that regard. And with our Bougainville Gold, that one is on smaller barrels, which we'll keep for a year, which are second and third fills, and which we'll water down afterwards. Yeah, so I would say the pure single rum has a, is round again. It's very harmonic, I would say. And you have the vanilla taste, the wood taste of the wood. What comes through? It's ex-cognac. Yeah. The vats are ex-cognac vats, mm-hmm. so you'll get that lignin from the vanilla lignin from the wood coming through. Mm-hmm. Yeah, it somewhat resembles cognac, but I think that's the sugar juice rums in general. That they are very similar to, because the raw material is this fresh juice which you will use, which will shine. And the second one now is the Bougainville Gold. That's we're in old sherry casks, Oloroso San Pedro Jimenez sherry casks, 600 liters, and there you will see the sherry shining through, that raisininess, still a bit of freshness on the back with some mandarin and orange peel zestiness coming through. That's right. There's some fruitiness in it too. So this is a compromise between wooden tastes and white fruit. And fruit. So you could really a Cuba Libre, a rum and coke, unpretentious, really good drinking, easy. I mean, or add some cocktails, just having that slight note of woodiness coming through if you need it. Yeah, very impressive to see these differences. Between, and then on the Auxonnaims being the youngest ones of the range, as I said, they're the two new ones on the market and just recently launched. The Bougainville has been around for some more time now. So we go up to a VSOP, which is a minimum of 4 year old, and then an XO, which is a minimum of 6. So that's where basically we go up in and age statements and time in barrel. And do you think that in Germany these sugar juice varieties can be successful? I'm sure they can. Everybody links juice to the French Caribbean. Yeah. But I think a lot of people also, or other countries are coming to juice just because of a different style. It's not agriculture, it's a style in its own right. And it needs to be discovered. And I think people might be surprised. Yeah, yeah, it's a surprise. It's not what people usually think they drink when they think of rum. It's really, it's somewhat different, I would say. Yeah. Yeah. Well, thank you very much. That Martin, thank you. Really interesting. And, well, good luck for your success in Germany. Ah, thank you very much. So, da sind wir wieder. Ja. Ja, dann hatten wir ja noch einen kurzen Ausflug zu meinem Vetter Tiki Lover Style rum, also Tiki Rum. Kannst du vielleicht was sagen, was Tiki Rum ist oder was der Stil ist? Warum heißt das Tiki Rum? Naja, Tiki ist eine Tradition, die aus Hawaii kommt. Wobei Hawaii jetzt gar nicht so sehr, also natürlich gibt es da auch Rum, aber es ist gar nicht so sehr jetzt das Rumland. Aber die haben halt da diese sogenannten Tiki-Statuen. Das sind so Statuen, die man aus Bäumen schnitzt. Ja. Und daraus kann man auch alles Mögliche machen, kann man auch Becher machen. Und ich glaube, so ist es dazu gekommen, dass man halt so Longdrinks und eben auch Cocktails in diesen Tiki-Bechern anbietet. Und da geht es halt schon um sowas wie Mischen. Also das ist halt Mischgetränke, Cocktails oder Longdrinks. Und da gibt es eben die Tiki Lovers, wo ja eben dein Vetter mit dabei ist. Und die stellen halt ja im Grunde für Bars, das ist, glaube ich, das Publikum. Genau. Stellen sie halt alles Mögliche her. Da gibt es halt Rum und da gibt es eben auch Dinge, die man beimischen kann und so. Und das ist auch alles ganz lecker. Genau. Wir haben da am ersten Tag quasi als Opener erstmal einen Punsch getrunken. Der wirklich mit Limonade, war dann praktisch ein Longdrink und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, da müsste ich jetzt nochmal die Wikipedia-Artikel durchforsten. Ich glaube, Tiki ist auch mehr, doch es sind auch Cocktails, aber es gibt eben auch diese Longdrinks aus dem Tiki. Genau. Also von daher passt das eigentlich. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Kultur gewesen in den 70er, 80ern natürlich auch. Naja, das ist jetzt so nicht mehr so modern, obwohl es wird ja jetzt kommt wieder modern. Gerade auch mit den Tiki-Lovers. Wir haben ja auch sehr schön gemacht, aber haben wir das letzte Mal im Podcast ja schon gesprochen, dann auch noch mit Musik und so. Da war ja Andrang und das hat, glaube ich, allen gut gefallen. Und genau, und da gab es, was wir getrunken haben, war der Tiki Lovers Pineapple Rum, also schon ein Rum, der flavored ist, aber relativ stark. Also der hat 45% gehabt. Und warum? Um natürlich sich auch in den Cocktail nochmal zu behaupten, um auch mal den eigenen Geschmack mitzubekommen. Und dann haben wir dazu eine Limonade getrunken von Paris, da kommen wir in der nächsten Folge, glaube ich, drauf. Ja. Die dazu Ananasminze war. Ananasminze und natürlich dann auch mit dem Ananasrum. Da gibt es ja einen, der schon so geflavored ist. Und das ist, also das passte schon gut und das war sehr, sehr lecker. Ja, das ist, das macht auch Lust, mehr zu trinken. Und zum Glück haben wir nur jeder mal probiert und sind weiter, weil das war so süffig lecker, da hätte ich den ganzen Tag dran stehen können und nachkippen können. Das ist sehr, sehr gefährlich gewesen. Ja, das muss man wirklich sagen. Das schmeckt schon sehr gut. Und jetzt ist mein Internet hier weg. Dein Internet ist weg. Ja. Es gibt kein Phonodrom mehr, nur noch Phonodrom-Technik. Ich bin aber im Phonodrom drin. Sag mal, ja. Gut, aber das, lass uns jetzt unsere Hörer langweilen. Stimmt, das andere ist nicht da. Ja. Müssen wir gleich mal rebooten. Auf einen habe ich keinen Zugriff. Müssen wir gleich mal rebooten, die Kiste da draußen. Ja. Machen wir gleich mal. Genau. Und da waren wir halt, wie gesagt, auch, wie wir jetzt schon erzählt haben, bis zum Schluss noch und hatten noch gute Zeit. Ich habe auch die Instagram-Story mal zum Aufbau des Standes mal verlinkt, die ja wirklich, wie wir schon gesagt haben, wirklich sehr, sehr schön war. Wirklich Indiana Jones-Feeling kam direkt auf. Und habe da ein bisschen was gezeigt. Das heißt, ja, da können wir, glaube ich, nochmal zwei, drei gute Bilder abliefern. Ja. Ja, nee, das war da sehr schön und war ja, das war ja dann auch nochmal unser Ausgang. Wir waren ja ganz am Anfang da. Genau, ganz am Schluss. Und wir waren ganz zum Schluss dort. Und das war beides, das war eine runde Sache. Mhm. Also wie in einem guten Film, wo immer so eine kreisförmige Struktur ist, ja. ABA, waren wir auch hier bei unserer Besichtigung auch etwas Kreisförmiges. Nämlich wir haben bei den Tiki Lovers angefangen und haben da aufgehört. Genau. Und es nicht bereut. Nee, gar nicht. Das war echt gut. Ja, hast du noch irgendwas zum Thema rum und dem Event noch was zu erzählen? Ich gucke gerade noch ein bisschen die Fotos durch, was wir noch rumtechnisch erlebt haben. So. Ja, ich habe mal alles Wichtige gesagt. Also wir haben vor allen Dingen ja auch die O-Töne und wir haben ja auch schon da von Ian Burrell gesprochen. Beim letzten Mal habe ich schon gesagt, dass bei dem Tasting-Workshop rum eben auch so in seiner ganzen Vielfalt nochmal vorgeführt wurde. Also das ist schon ein gutes Getränk. Und es ist eins, was ich wirklich vernachlässigt habe. Also ich bin auf den Rum eigentlich erst durch diesen Podcast gekommen und dadurch, dass ich dann jetzt auf Martinique war und ja, jetzt noch mehr. Mhm. Also ich glaube, Rum ist wirklich ein gutes Getränk. Mhm. Das stimmt, genau. Müssen wir schauen, ob wir die nächste Folge auch schon direkt die nächsten Tage machen oder ob wir mal unseren Besuch noch abwarten. Da müssen wir mal schauen, wie wir das Ganze machen mit der nächsten und übernächsten Folge. Naja, wir haben ja halt noch die Tequila Mezcal Folge, aber die ist auch insofern nochmal anders, als wir ja da auch noch einen Gast haben werden. Und von daher müssen wir mal sehen, wie wir das machen. Und könnten dann ja eventuell die Folge mit den verschiedenen Sachen abziehen. Genau, anziehen. Ja, würde ich glaube ich machen. Das können wir ja nochmal sehen. Dass wir da eben Zeit haben. Ja, dass wir das nochmal irgendwie umstrukturieren. Ja. Aber das kann man, kriegt man hin. Das kriegen wir hin, ja. Dann nehme ich auch noch schöne Originalstimmen und O-Töne. Also es gibt nochmal was zum Barkonvent, zweimal. Genau, auf jeden Fall. Und wie, in welcher Reihenfolge, das bleibt dann jetzt erstmal mal spannend. Genau. Ja. Ja, nach wie vor erreichbar sind wir über alle Kanäle, die ihr kennt. Twitter, E-Mail, Instagram. Ja, schreibt Bewertungen bitte. Genau. Kommentare sind natürlich auch immer angemessen und angebracht und freuen uns. Genau, wir freuen uns darüber. Wie gesagt, gibt noch T-Shirts, die kann man noch bekommen und momentan ist es noch sehr einfach, da was zu bekommen. Also einfach mal in die Tasten tippen oder eine Sprachaufzeichnung machen und die irgendwie transkribieren lassen, wie auch immer. Es gibt ja da moderne Möglichkeiten, ja, heutzutage sowas zu tun. Ja, genau. Ja, dann haben wir sagen, die Folge abgeschlossen. Dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und ja, tschüss.